Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also ich bin eine Kohlenstoffeinheit auf dem Planeten Erde und bestehe so aus rund 10 hoch 29 Quarks. Ja, doch. 10 hoch 29 Quarks, 10 hoch 29 Elektronen. Nee, 10 hoch 27 Elektronen, muss ich sagen. Denn die Materie, aus der ich bestehe, aus der Sie bestehen, aus der das ganze Universum um uns herum so besteht, das ist ja im Wesentlichen Protonen, Neutronen, Elektronen und Neutrinos. Aber die Neutrinos sind für uns nicht so wichtig. Und das reicht eigentlich. Ja, mit diesen vier Teilchen könnten wir alles erklären. Also genau genommen müssten wir sagen, da die Neutronen und die Protonen ihrerseits aus Down-Quarks und Up-Quarks aufgebaut sind, dass wir also Down-Quark brauchen, Up-Quark, Elektron und Neutrino. Elektron-Neutrino, das ist eigentlich alles. Es gibt aber noch andere Teilchenfamilien. Bei höheren Energien tauchen noch andere Teilchenfamilien auf. Kein Mensch weiß, für was die eigentlich wirklich zu gebrauchen sind. Und das führt zu ganz merkwürdigen Fragestellungen. Also die Materie, die wir heute im Universum sehen, besteht nur aus vier verschiedenen Teilchensorten. Also die Fermionen, die dazugehören. Also das Material, aus dem die Materie zusammengebaut ist. Also hier, ja? Sie, ich und so weiter. Das sind Fermionen. Das sind Teilchen, die einem bestimmten Gesetz unterliegen. Einem Prinzip, einem Ausschließungsprinzip. Man kann diese Teilchen nicht irgendwie zusammenquetschen, sondern sie müssen, wenn sie sehr, sehr eng zusammengedrückt werden, dann üben die einen Druck aus. Das ist ein quantenmechanisches Gesetz, was dazugehört. Und ja, so ist die Materie aufgebaut. Was noch fehlt, bevor ich jetzt überhaupt einen Titel da hinten hinschreibe, ich weiß, Sie warten schon auf den Titel, aber der kommt noch nicht. Was jetzt noch fehlt, sind die Kräfte. Die Kräfte, die diese Teilchen zusammenhalten, damit also hier zum Beispiel der Moderator in diesem Fall nicht einfach vor ihren Augen zerläuft oder sie, während sie die Sendung angucken, schlicht und ergreifend sich in nichts, also in Einzelteilchen auflösen und das wär's. Diese Kräfte sind keine Fermionen, sondern diese Kräfte werden nach den Gesetzen der modernen Physik vermittelt durch Bosonen. Bosonen unterliegen nicht diesem Prinzip, dass sie nicht beliebig zusammengedrückt werden können, sondern die Bosonen können auftauchen in jedem noch so beliebig kleinen Volumen. Und genau das ist das, was man heutzutage unter Kraftvermittlung versteht, nämlich den Austausch von bestimmten Bosonen. Es gibt ein Boson, was Sie alle kennen, mit dem Sie tagtäglich zu tun haben. Das ist das Boson, das die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt, nämlich das Photon. Na? Also das, was jetzt zum Beispiel von der Lampe über der Kamera auf meine Stirn prasselt, ist ein Photonenfluss. Und die Photonen könnte man also beliebig zusammenquetschen. Das tun wir auch, wenn wir zum Beispiel einen Laserpointer in der Hand haben. Das Licht des Lasers sind extrem intensive Photonenkanonen in gewisser Weise. Was anderes ist es nichts. Und nun gibt es aber auch Wechselwirkungen, die nicht so einfach zu verstehen sind. Und unsere Existenz hängt aber extrem stark von diesen Wechselwirkungen ab. Eine davon ist die sogenannte schwache Wechselwirkung. Und sie regelt den radioaktiven Zerfall. Und die schwache Wechselwirkung wird von Bosonen vermittelt, die ganz besondere Eigenschaften haben. Und davon soll heute die Rede sein. Was sind W- und Z-Bosonen? Ja, die vermitteln die schwache Wechselwirkung. Die schwache Wechselwirkung heißt deswegen schwache Wechselwirkung, weil die Wechselwirkung schwach ist. Sie ist deutlich schwächer als die elektromagnetische und vor allen Dingen auch als die starke Wechselwirkung. Die starke Wechselwirkung ist diejenige, die die Atomkerne zusammenhält. Die schwache Wechselwirkung sorgt nun für etwas, da müssen wir mal für einen winzigen Moment an den Anfang des Universums gehen, in die ersten 3 Minuten. In den ersten 3 Minuten entstanden nämlich die einfachen Elemente Wasserstoff und Helium. Und zwar entstanden ungefähr 25% Helium und 75% Wasserstoff. Das heißt, Wasserstoff besteht ja nur aus einem Proton, der Wasserstoffkern besteht nur aus einem Proton, während Helium aus 2 Neutronen und 2 Protonen besteht. Dass nur 25% Helium entstanden ist und nicht 100% Helium, was katastrophale Auswirkungen gehabt hätte, wenn ich mir überlege, es hätten Lebewesen entstehen sollen in diesem Universum, aber dazu komme ich später, das liegt daran, dass das Neutron, das freie Neutron zerfällt. Und zwar in ungefähr 878 Sekunden. Wenn man also ein Neutron frei hat, dann ist die Halbwertszeit für den Zerfall dieses Teilchens 878 Sekunden. Das liegt daran, weil sich im Neutron ein Down-Quark zu einem Up-Quark verwandeln kann. Dass das möglich ist, hat dazu geführt, dass also tatsächlich immer mehr und mehr Neutronen im Laufe der kosmischen Entwicklung zerfielen. Sodass nach ungefähr 3 Minuten das, was möglich war an Heliumproduktion im frühen Universum, gestoppt wurde. Weiter ging es nicht, denn es waren keine freien Neutronen mehr zur Verfügung. Es kam zu keiner weiteren Produktion von Helium mehr. Im Übrigen auch nicht zu einer Produktion von schweren Elementen. Alle schweren Elemente als Helium werden ja in Sternen durch Kernfusion erbrütet. Also die Fähigkeit des Neutrons, innerhalb einer endlichen Zeit, also einer knappen Viertelstunde, zu zerfallen, führte dazu, dass nicht der gesamte Wasserstoff im frühen Universum zu Helium fusionierte, sondern eben nur 25% davon. Also am Anfang des Universums standen 75% Wasserstoff und 25% Helium. Stellten wir uns also jetzt mal vor, machen wir diesen gedanklichen Sprung, es wäre tatsächlich der gesamte Wasserstoff zu Helium fusioniert worden. Das Universum hätte also begonnen als reines Helium. Was wäre das für eine Konsequenz gewesen? Die Konsequenz wäre gewesen, wenn eine solche Heliumwolke, die sich dann sicherlich auch irgendwann hätte bilden können, unter ihrem eigenen Gewicht zusammengefallen wäre, dann wäre ein Stern, der aus einem solchen Kollaps einer Heliumgaswolke entstanden wäre, der hätte erst dann gezündet mit der Verschmelzung von Heliumatomkernen zu Stickstoff, Sauerstoff und so weiter, bei sehr, sehr, sehr viel höheren Temperaturen, als das bei Wasserstoff der Fall ist. Also in einer reinen Heliumwelt hätte man es mit Sternen zu tun, die alle viel, viel, viel, viel heißer, heller und mit einer viel und natürlich eine extrem starke, harte Strahlung abgegeben hätten. Mit anderen Worten, es wäre niemals zu Lebewesen gekommen, denn die Strahlung von solchen heißen Sternen ist so hart, dass es nicht möglich gewesen wäre, dass sich irgendwo ein Molekül hätte bilden können. Also, diese schwache Wechselwirkung, die den Zerfall des Neutrons antreibt, ist dafür verantwortlich, dass es uns gibt. So könnte man das erstmal so ganz grundsätzlich formulieren. Wie viele andere Bedingungen im Universum auch, die ihrerseits ihren Beitrag dazu liefern, dass es überhaupt auf einem Planeten mindestens geklappt hat, dass Lebewesen entstanden sind. Also am Anfang des Universums stand bereits diese schwache Wechselwirkung, nämlich der Zerfall eines Downquarks in einen Upquark, diese Verwandlung von einem Neutron in ein Proton, ein Elektron und ein weiteres Teilchen, das wir hier einfach ignorieren wollen. Das ist die Frage, wie kann das sein? Wieso kann sich innerhalb eines Kernbausteins, also innerhalb eines Neutrons, das ist ja ein Kernbaustein, Proton und Neutron bauen ja zusammen Kerne auf, wieso kann sich innerhalb eines Neutrons ein Quark in ein anderes verwandeln? Und diese Wechselwirkung, diese schwache Wechselwirkung, die wird eben in einem sehr, sehr kleinen Raumbereich offenbar vermittelt. Ich will es Ihnen gleich sagen, die Reichweite der schwachen Wechselwirkung sind 10 hoch minus 18 Meter. Das ist also eine extrem kurze Reichweite. Der Vermittlungspartner, der Austauschpartner, mit anderen Worten, physikalisch gesprochen, das Boson, das diese Wechselwirkung vermittelt, ist entweder bei geladenen Teilchen ein W-Boson oder bei ungeladenen Teilchen ein Z-Boson. Diese Bosonen sind im Gegensatz zu dem Boson der elektromagnetischen Wechselwirkung, erinnern Sie sich noch an den Anfang der Sendung? Das war nämlich das Photon. Das Photon hat keine Ruhemasse, überhaupt keine, sind die Bosonen der schwachen Wechselwirkung fast so schwer wie ein Silberatom. Also 80 bis 90 für die Spezialisten, 80 bzw. 90 Gigaelektronenvolt. Das sind unglaublich schwere Vermittlungsteilchen. Und genau deshalb, weil diese Vermittlungsteilchen, diese Bosonen, W- und Z-Bosonen, so schwer sind, ist die Reichweite der schwachen Wechselwirkung auch so gering. Denn diese Bosonen entstehen ja nicht frei. Also irgendwo und irgendwie, sondern genau dann, wenn sich in einem sehr intensiven Kraftfeld Teilchen, in diesem Falle die Quarks, extrem nahe kommen. Dann können spontan, virtuell, also nicht reell, sondern für einen ganz kurzen Zeitpunkt, diese Bosonen entstehen. Das war jetzt sehr viel auf einmal, ich weiß. Klären wir nochmal die Begriffe. Was heißt hier eigentlich virtuell? Jetzt haut der Mann wieder mit den Worten um sich herum, ist ja fürchterlich. Also virtuell heißt, es sind keine Teilchen, die man direkt sehen kann, die man direkt detektieren kann, sondern sie tauchen nur auf in einer Relation zwischen zwei Teilchen, in einer Beziehung zwischen zwei Teilchen. Die Quantenmechanik sagt einem, dass für einen winzigen Zeitraum Delta T aus dem Vakuum Energie geborgt werden kann, Delta E. Wie viel Energie aus dem Vakuum geborgt werden kann, hängt nun davon ab, wie klein die Zeit ist. Ist die Zeit sehr klein, kann viel Energie geborgt werden, zum Beispiel 80 bis 90 Gigaelektronenvolt. Ja? Aber nur für einen winzigen Zeitpunkt. Ein winziger Zeitpunkt bedeutet auch, das kann nur eine Wirkung sein auf einer winzigen Länge. Das heißt, die Quantenmechanik macht es möglich, dass zwischen zwei Teilchen auf einer sehr kurzen Reichweite weitere Teilchen entstehen können. Aber nur dann, wenn diese ursprünglichen in Wechselwirkung miteinander stehenden Teilchen tatsächlich auch sehr nah beieinander sind. Das Tolle ist nun, dass diese Erscheinungen der schwachen Wechselwirkung und die Erscheinungen der elektromagnetischen Wechselwirkung, also Licht zum Beispiel, auf der einen Seite, radioaktiver Zerfall auf der anderen Seite, dass diese beiden Theorien zunächst völlig getrennt voneinander entwickelt wurden und dann, und das müsste man jetzt also eigentlich feiern, hier müssten die Sektkorken knallen, dann ist es gelungen, diese beiden Theorien eines masselosen Bosons, also Ruhemasse 0, und zweier extrem schwerer Bosonen, W und Z, diese Theorie zu einer Theorie zu verschmelzen. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein Riesentriumph gewesen. Warum? Warum rege ich mich darüber so auf? Ja, nun, wir Physiker sind ja ständig auf der Suche nach der großen Einheit. Und hier ist nun der Fall gegeben, dass eine Theorie gefunden wurde, die diese beiden Wechselwirkungen, also elektromagnetische Wechselwirkung und W- und Z-Bosonen vermitteln ja die schwache Wechselwirkung, dass also die elektroschwache Wechselwirkung von einer Theorie beschrieben worden ist. Und zwar richtig beschrieben worden ist, denn die Masse der W- und Z-Bosonen ist von der Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung vorhergesagt worden. Wohl aufgemerkt. Ist vorhergesagt worden, wie schwer diese Bosonen sein müssen. Was hat das für eine Bedeutung in der Physik, eine solche Vereinigung? Nun, es bedeutet, wir haben mehr verstanden über Zustände im Universum, die ganz, ganz, ganz, ganz weit am Anfang gewesen sind, als die Temperaturen extrem hoch waren. Und zwar so hoch, dass zwischen den massebehafteten Bosonen, W und Z, 80 bis 90 Gigaelektronenvolt, und den ruhemasselosen Photonen gar kein Unterschied mehr war. Also wir reden hier über eine Zeit, als das Universum 10 hoch 15, 10 hoch 16 Kelvin heiß war und es gar keine Unterschiede gab zwischen Bosonen, die schwer waren, und den masselosen Photonen. Das war völlig gleich. Der Zustand war symmetrischer, viel symmetrischer als heute. Das, was wir heute sehen, ist ja die Ausbreitung von allen vier Wechselwirkungen. Aber damals, zu dieser Zeit, bei ganz hohen Temperaturen, gab es noch keinen Unterschied zwischen elektromagnetischer und schwacher Wechselwirkung. Noch bei noch höheren Temperaturen erwarten wir deshalb, dass es uns eines Tages auch gelingt, in einer vereinigten Theorie die starke Wechselwirkung, die die Atomkerne zusammenhält, mit der elektroschwachen Wechselwirkung zu verbinden. Dann hätten wir zumindest eine Theorie für die Wechselwirkung, die die Materie aufbauen. Was uns dann immer noch fehlt, da muss ich zugeben, das ist an der Stelle etwas unangenehm, ist die Vereinigung mit der Gravitation zu einer Theorie von allem sozusagen. Aber die Tatsache, dass es uns gelungen ist, im Labor nachzuweisen, also in großen Beschleunigern W- und Z-Bosonen in großer Menge zu erzeugen, die Massen zu bestimmen und damit die Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung zu bestätigen, ist natürlich der Triumphstein der modernen Elementarteilchenphysik schlechthin. Das lässt sich also in dem sogenannten Standardmodell lässt sich das zusammenfassen. Wir haben also eine Theorie für Wechselwirkungen, die nicht zuletzt, wie ich am Anfang ja sagte, eine Grundlage für unsere Existenz darstellen. Die Tatsache, dass nämlich Materie aus Fermionen aufgebaut, die Kräfte durch Bosonen vermittelt werden und das Ganze sich zu dieser wunderbaren Welt entwickelt hat, in der wir leben. Letztlich muss man aber natürlich schon sagen, dass die physikalischen Modelle sich zur Wirklichkeit so verhalten wie geografische Landkarten zur Erdoberfläche. Mehr ist es nicht.